Ja, so, jetzt gibt's wieder Humoralpathologie. Heute mit dabei bin ich, Roger, dann auch noch Henning. Moin, moin zusammen. Dann auch noch Tim. Ich bin Tim, der es mit seinem Plan weit gebracht hat, der erste Mensch zu sein, der von einem Capybara gefressen wurde. Genau, und dann gibt's auch noch Henrik. Hast du das nicht letztes Mal auch schon gesagt? Ja, ich wollte das sein, aber diesmal habe ich das geschafft. Nicht schlecht. Tim ist nämlich tot. Der paradoxe Podcast. Wir haben ihn gechannelt und er ist nur als Geist anwesend. Aber ich finde, es hört sich gar nicht Geist so schlecht an. Geist in fleischlicher Hülle. Ja, okay, er hat auch noch seinen Körper, aber da ist halt nur sein Geist reingefahren. Das ist mein Astralkörper. Ja. Okay, dann mache ich das jetzt immer so, wenn Tim redet, schneide ich dahinter so ein White-Noise-Geräusch. Ja. Ja, das wird gar nicht anstrengend. Das wäre gut. Sein Geist ist in mehrere Packungen Cavanossi gefahren und die haben seinen Körper nachgeformt. Genau. Dann ist das mal gesagt, dass wir das Wort nicht mehr erwähnen. Aber der Körper hält nicht lang, weil ich immer dran rumknabbern muss. Sehr schön. Ja. Das war's, ich gehe nach Jeder Hause. Jeder Körper ist nur geliehen. Genau. Kennt ihr diese Axt-Werbung, wo der Mann komplett aus Cavanossi besteht? Axt-Cavanossi. So, jetzt aber mal weiter. Also wir sind ein lustiger Podcast zum Thema Esoterik, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und in den weiteren Bereich der Esoterik fällt natürlich auch die Homöopathie. Jetzt werden bestimmt viele böse Leser uns schreiben, das stimmt doch gar nicht. Aber wie kommen wir drauf? Es gab am 5. Februar eine Aktion, nämlich diese 10-23-Aktion oder 10-23-Aktion, die sich darauf bezieht, in welchem Verdünnungsmaß die Originalsubstanz in einem homöopathischen Mittel eigentlich vorkommt. Und man muss sich das ja so vorstellen, also Homöopathie funktioniert ja so, dass man erstmal schaut, was hat jemand, zum Beispiel ist vom Auto angefahren, dann nimmt man ein Stück von dem, was ihn krank gemacht hat, also zum Beispiel ein ganz kleines Stückchen vom Auto und dann potenziert man das. Das heißt, man nimmt immer ein Zehntel Auto in ein Teil Wasser. Dann schüttelt man das 10-mal links, 10-mal rechts und auch 10-mal oben und unten. Das ist wichtig. Und dann nimmt man davon wieder ein Zehntel, mischt das wieder mit einem Zehntel Wasser und das macht man immer so weiter. Dann hat man eben immer eine potenzierte Wirkung. Wenn man das 23 Mal macht, dann hat man eben diese 10-23 Variante. Und lahme Arme. Kommt daher diese Schiffe in Flaschen, wenn man. Genau. Und jetzt mein Beispiel mit dem Auto war natürlich nicht ganz so richtig, wie die Leute es machen, aber mit anderen Sachen, zum Beispiel mit Berliner Mauer wird das gemacht. Ich weiß nicht, wofür oder wogegen das helfen soll. Um die Mauer in den Herzen wegzubekommen. Das könnte sein, gegen die Mauer in den Köpfen, ja. In den Herzen. Und ja, weiß nicht, was es gibt. Ich habe auch gesehen, Vakuum gibt es auch. Also wenn ich jetzt auf einer Bananenschale ausrutsche, muss dann die Bananenschale machen oder den Kopf, auf den ich gefallen bin? Ja, das ist die Frage. Also es ist nicht immer ganz klar, darum muss man das so prüfen und testen. Also normalerweise sagt man eben immer, dass das, was die Krankheit macht, es sind nur die Symptome wichtig. Mhm. Also wenn einer sagt, Homöopathie ist ganzheitlich, das ist schon mal vollkommen falsch, weil es geht nur um die Symptome. Und dann behandelt man etwas mit einer potenzierten Variante von etwas, was dieselben Symptome hervorruft. Also eben, wenn man Kopfschmerzen hat, dann kann man irgendwas nehmen, was Kopfschmerzen macht, zum Beispiel Alkohol. Und das dann in potenzierter Form und dann hat man keine Kopfschmerzen mehr. Mhm. Wenn man Strahlenkrankheit hat. Dann ein bisschen Plutonium oder so, ja. Und dieses 10-23 ist halt so hoch, diese Potenzierung, was ja eigentlich eine Verdünnung ist, das ist ja nur ein anderes Wort für Verdünnung in diesem Fall, dass kein einziges Molekül mehr vom Ursprungsstoff eigentlich noch drin ist in diesem Mittel am Ende. Und die Potenzierungen gehen so hoch, dass zum Teil nicht mal mehr ein Molekül von dem Stoff im gesamten Universum wäre. Und das ist schon ziemlich stark verdünnt. Also man kann davon ausgehen, dass in den homöopathischen Mitteln nichts drin ist außer Wasser oder Zucker oder Alkohol. Aber du hast gesagt, wir packen jedes Mal wieder ein Stückchen von beidem rein, dann müsstest du doch auch immer gleich. Richtig, aber du musst ja sehen, du hast halt irgendwo die Menge von Teilchen ist ja endlich. Und wenn du das halt immer weiter verdünnst, dann hast du halt irgendwann sowas, dass nur noch in jedem fünften verdünnten Teilchen sozusagen auch ein Teilchen vom Ursprungsstoff ist. Und das wird halt so stark verdünnt, dass du halt, um sicher zu sein, dass ein Stück vom Ursprungsstoff drin wäre, müsstest du mehrere Universen voll angefüllt mit Wasser haben, um dir sicher zu sein, dass da noch eins drin ist. Okay, aber Wasser ist auf jeden Fall noch drin. Wasser ist auf jeden Fall drin. Also ich hatte gedacht, ich hatte Angst, ein bisschen zu ertrinken und habe dann in Alkohol ganz bisschen Wasser aufgelöst und das dann genommen und bin dann auch nicht ertrunken. Es hat also geholfen. Gut. Und wer was Ähnliches macht, ist ja der allseits bekannte James Randi, ein, ja, was ist er denn? Zauberer. Sieht auch so aus. Und weil er einen Zylinder auf hat, oder? Nee, weil er schwul ist. Ach so. Ein Rauschebart hat. Genau, er hat einen Rauschebart und er hat einen ewigen Begleiter, ein junges Kaninchen. Genau. Und er ist ein insgesamt lustiger Typ. Und was er gerne macht, ist vor Auftritten eine ganze Schachtel homöopathische Schlaftabletten zu schlucken. Und ja, bisher ist er noch nicht eingeschlafen. Und ja. Irgendwann vertauscht mal die Homöopathie-Lobby mit echten Schlaftabletten. Genau. Und ratet mal, was der Wirkstoff ist in homöopathischen Schlaftabletten. Schlaf. Nee, Sand vom Sandmännchen. Wachsein. Wachsein, richtig. Was ist das mit Kaffee? Ja, es ist Koffein drin. Das heißt, man kriegt immer mit. Ja, es ist natürlich kein Koffein drin, weil es ja so stark verdünnt ist, dass nichts mehr drin ist. Aber der Ursprungsstoff ist Koffein, mit dem man dann Schlaftabletten herstellt. Ja. Also für alle, die denken, Homöopathie wäre irgendwas mit Kräutern, das ist nicht der Fall. Es gibt ein paar homöopathische Mittel, wo sie noch so Kräuter dabei tun oder wo die halt nicht stark verdünnt sind, sodass wirklich noch was von dem Ursprungsstoff da ist. Aber das sind eigentlich nicht die Sachen, die spezifisch homöopathisch sind, sondern das Spezifische ist halt diese Potenzierung und Verdünnung. Ja, schon eine interessante Sache. Aber das war jetzt nur so als kleines Nebenthema anlässlich dieser Aktion. Wir haben alle nicht teilgenommen. Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Ja. Kann man auch Feuer in Wasser so verdünnen gegen Verbrennung? Tja, das, vielleicht muss man dann Brennnessel nehmen. Ja. Okay. Also ich habe da auch noch eine kleine Geschichte. Und zwar hat mein Bruder mal homöopathische Mittel gegen ADS bekommen. Hm. Also so eine typische erste Weltbehandlung und auch Krankheit. Und ich frage mich, was da dann drin war. War da Aufmerksamkeit drin? Vielleicht Ablenkung war dann das. Hat jedenfalls nicht geholfen. Vielleicht haben die so NES-Cartridges klein gemahlen und da reingetan, um ihn abzulenken und das Gegenteil. Ja. Aber ADS kommt ja durchaus Aufmerksamkeit-Defizit. Da muss da wahrscheinlich so Unaufmerksamkeit drin gewesen sein. Ah, oder Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit. Was war... Klein gemahlene Gleichgültigkeit. Naja, da muss man nochmal nachforschen, was da dann drin war. Genau. Kinder mit ADS brauchen Gras. Ja. Es gibt so ein Schild hier in Tübingen. Das gibt es nicht mehr. Aber so, das gab es aber mal. Ja. Das ist das Einzige, was ich zu dem Thema noch weiß. Okay. Also wenn noch Hörer uns anrufen wollen und Tipps bekommen wollen, medizinischen Rat, dann sind wir immer dafür. Genau, also wir können auch richtig guten medizinischen Rat geben. Ja. Auch gerne Rechtsbeistand. Ja. Wir sind alle... agglutinierende Ärzte. Ja. Und würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem richtigen Thema. Und das ist heute David Aek. Ich dachte, der ist Icke. Der heißt Aek. Icke. Aber schreibt ihn Icke. Der kommt aus Berlin. Das ist doch nicht Thomas Hessler. Ja, also. Ja, ich dachte eigentlich. Aber er hat auch mal Fußball gespielt. Deswegen, ich dachte, alle Fußballer, die das an sich halten. Der ist ein Icke. Stimmt. Ja. Super. Genau, und Icke ist, ich sag Eik, sonst würde ich immer sagen, Icke bin. Also, Eik ist ein, wie soll man es sagen, ein Tausendsasser, der schon in seinem Leben so manches durchgemacht hat und inzwischen hauptsächlich in der Verschwörungstheorie-Szene bekannt ist und in der Bitte-was-Szene. war aber ursprünglich mal Fußballer. Also er ist inzwischen 58 Jahre alt, ist 52 geboren und hatte sehr arme Eltern und hat dann als Ausweg aus der Armut gefunden, dass er gut Fußball spielen kann und hat dann auch relativ erfolgreich Fußball gespielt eine Zeit lang, hat dann aber Pech gehabt und Arthritis bekommen und konnte dann nach einer Zeit nicht mehr spielen. Also ich glaube, er hat 3 oder 4 Jahre gespielt professionell. Ja. Hat dann aber danach die Möglichkeit gekriegt, bei der BBC zu arbeiten als Sportkommentator und war da auch anscheinend sehr beliebt. Also er war insgesamt so, dass man ihn sehr respektiert hat, dass er als öffentliche Person galt in England. Und später ist er dann auch zu den britischen Grünen da Mitglied geworden und ist dann einer der Sprecher geworden. Also die hatten zu der Zeit zumindest keinen keinen richtigen Vorsitz und da hatten sie halt so Sprecher und er war also auch da durchaus dann ein hohes Tier. Und irgendwann dann hatte er das Gefühl, dass es noch mehr geben müsste im Leben. Und 1990 hatte er dann ein Gefühl, dass er in einem Buchladen war und hatte dann gedacht, der Boden zieht ihn an zu einem bestimmten Buch hin. Und das gehörte einer spirituellen Heilerin und Channelfrau, nämlich namens Betty Schein, ist dann zu ihr hingegangen und wollte sie fragen wegen der Arthritis, was er dagegen machen kann. Und die hat ihm dann gesagt, dass er ein Heiler ist, der die ganze Welt retten soll. Und außerdem würde er 5 Bücher in 3 Jahren schreiben. In 20 Jahren würde es Flugzeuge geben, die ganz anders sind und man kann überall hin, wo man will. Und dass es ganz viel Erdbeben geben würde, weil man Öl aus der Erde nimmt. Dazu kann ich noch sagen, ich hab zu ihm jetzt die Doku gesehen, David Icke, The Lizards and the Jews, ja, von 2001. Da hat er das so gezeigt, dass er gegen Ende der 80er Jahre auch schon Stimmen gehört hat. Also noch so ja, zusätzlich, die auch ihm gesagt haben, dass er der Sohn Gottes sei und dass in der nächsten Zeit die Welt durch Katastrophen heimgesucht werden würde. Ja. Also er hat wahrscheinlich verschiedene eigene Schöpfungsmythen oder Origin-Stories, wie das halt Superhelden so haben. Genau, also je nachdem, wer das gerade schreibt. Ja, und dann, das hat er ja selber gesagt in der Doku, im Interview. Ist David Icke DC oder Marvel? Ich weiß nicht, also hat er die britische Version des Puppy Bowl moderiert? Also das war nur ein kleiner Seitenhieb für unsere internationalen Hörer. Wir wissen natürlich, dass gestern das größte Sportereignis in den USA war. Genau, und wollten nur noch der Puppy Bowl. Der Puppy Bowl. In 3D diesmal. Ja. Genau, das ist zum ersten Mal in 3D. Mhm. Mit Hunde-Kiss-Cam und mit Point-of-View-Cam von den Hunden. Ja. Die hatten auch zum Teil auf dem Kopf montierte Kameras. Und wer war der süßeste Hund? War der von den Lakers? Alle waren gleich. Wie kann man sich denn da entscheiden? Okay, zurück zu David Icke. Dann danach ist er nach Peru gegangen und hatte dann da ein Erlebnis, das ihn in eine andere Dimension getragen hat. Und seitdem schwingt er ganz anders, auf einem ganz anderen Level. Und hat auch gemerkt, dass sich all seine Chakren geöffnet haben und so weiter. Also er nimmt auch gern von allem irgendwie was mit, so Chakra und dann später die Verschwörungstheorien. Aber da werden wir nachher noch ein bisschen hören. Ah, wie Walter von Intergittern beim Dschungelcamp. Genau. Ja, der aktuelle Geschehen. So ungefähr, ja. Und dann hat er, danach kam dann sozusagen sein Absturz in der Öffentlichkeit. Er hat dann nur noch Türkis getragen. Das war sein Absturz. Nein, sondern das ist deswegen, weil das die Farbe mit der besten Schwingung ist, sozusagen. Oh. Und hatte dann auch eine komische Beziehung mit jemandem und seiner Frau zusammen. Es war alles ein bisschen mysteriös. Was haben seine Kinder dazu gesagt? Kinder haben gesagt, Papa, hör bitte auf. Papa. Die war das nicht so recht. Also ich glaube, der hat mit seiner Frau und der anderen zusammen in einem Haus gewohnt. Genau. Und hat auch ein Kind mit der anderen. Ja. Sitcom-Material. Ja. So muss man es machen als Guru. Richtig. Also ungefähr so wie Rainer Langhans. Und auch im Dschungelcamp gewesen. Ja. Wenigstens hat er noch nicht. Dschungelcamp, darüber wo. Da spricht Deutschland. Voll aktuell, ja. Und dann richtig, der große Knall war sozusagen in einer Show, in der Terry Wogan Show. 1991 ist er aufgetreten und sollte eigentlich normal interviewt werden und hat dann da Sachen gesagt, wie dass er der Sohn Gottes ist. Genau. Und dann haben die Leute ganz viel gelacht und er hat dann so, nein, das meine ich schon ernst. Er hat gesagt dann, ja, ihr Leute, wenn ihr was nicht versteht oder vor etwas Angst habt oder euch unangenehme Sachen erzählt werden, dann ist euer Abwehrreflex Lachen. Genau. Ja, ich habe den Ausschnitt halt auch noch gesehen. Also der Ausschnitt, den findet man ziemlich live bei YouTube. Ist wirklich interessant, das zu sehen. Und er sagt, wenn Jesus jetzt hier sitzen würde und das auch sagen würde, würdet ihr den genauso auslachen. Ja. Das war ein gutes Argument. Dann habe ich und das auch stimmt auch. Ja. Aber Jesus war ja schon lange tot, darum ist es glaubwürdiger. Ich glaube, wir arbeiten schon vor für unsere Christentum-Folge. Ja, ein der Podcast, der über 52 Folgen in einem Jahr geht. Genau. Und ja, das ist eigentlich so der Punkt, an dem das dann richtig angefangen hat, dass er völlig aufhören musste, sozusagen mit seiner regulären öffentlichen Arbeit und anfangen musste mit seinen esoterischen Bereichen. Und da seine Hauptidee ist eigentlich, dass die Welt beherrscht wird in Wirklichkeit nicht von Menschen, sondern von einer Bruderschaft von Echsenwesen. Und ich glaube, darüber wollte Tim uns was erzählen. Ja, ich wollte eigentlich nur ganz kurz mal so einleitend sagen, was er da so für Thesen aufgestellt hat. Ja, und zwar Sarrazin. Genau. Also ähnlich wie Thilo Sarrazin glaubt er, dass die Menschen eigentlich so kontrolliert werden von einer babylonischen Bruderschaft, ja, die sich halt über diverse Blutlinien, die er angeblich nachweist, so bis heute hinzieht, und die verfolgt da zurück oder vor auf irgendwelche Machthaber von heutzutage. Und diese babylonische Bruderschaft, die schufen und kontrollierten auch ja alles, was Rang und Namen hat, also Illuminaten, Bilderberger, ja, den Internationalen Währungsfonds, yeah, und die UN und so weiter und so fort. Und fast alle dieser Bruderschaft sind Männer, die halt das Geheimnis an ihre Söhne weiterleiten und sie einweihen in jungen Jahren, so wie man das halt macht in so Verschwörungstheorien. Ja. Also an alle Mütter, lasst eure Ehegattin nie mit dem Sohn mal einen Angeltrip machen. Das machen die nicht in Wirklichkeit. Ein Angeltrip zum Internationalen Währungsfonds. Ja. Ja. Ja. Und die Blutlinien dieser Bruderschaft sind halt so das Haus Windsor, die Rothschilds, die Rockefellers und sämtliche europäischen Adelshäuser. Mhm. Ja. Und und Country-Sänger. Und Country-Sänger. Wie Chris Christophersen. Chris Christophersen. Also das sind Schauspieler. Sowohl alles als auch. Ja. Genau. Ja. Und 1999 hat er dann sein vermutlich bekanntestes Buch bisher veröffentlicht. Das hieß The Biggest Secret. Und dort hat er nochmal seine ganzen Thesen erweitert. Nämlich nun waren diese babylonische Bruderschaft im Ursprung eigentlich Echsen. Außerirdische Echsenwesen, die aus dem Sternbild des Drachen kamen. Und die dann auf die Erde kamen und in Tunneln und Höhlen gelebt haben, aber auch irgendwie menschlich aussahen und auf zwei Beinen gingen. Und David Icke hat dann diverse Wesen aus verschiedenen mythologischen Kreisen, hat er denen zugeordnet. Also ich glaube, eine seiner Hauptrassen dieser Echsenwesen sind die Anunnaki, die man wohl aus der babylonischen Mythologie kennt. Und diese sind nicht nur außerirdisch, sondern kommen auch noch aus einer anderen Dimension, nämlich aus der unteren vierten Dimension. Das ist da, wo Smudo und DJ auch herkommen. Ja, genau. Ja. Und die Anunnaki, die kamen ursprünglich auf die Erde, weil sie einatomiges Gold wollten. Ja, das will ich auch immer. Genau, und zwar aus dem logischen Grund, weil man damit die Kapazität des Nervensystems verzehntausendfachen kann. Super. Also, es wird man ganz empfindlich dadurch. Ja. Das ist ja ganz aufnahmefähig. Ja. Sie konnten ganz viel Informationen dadurch verarbeiten. Wie ein Computer. Sie konnten also Informationen verarbeiten und transdimensionale Reisen beschleunigen und shapeshiften. Ja. Ja. Und das Shapeshiften, was sie dadurch gelernt haben, das ist halt das, womit sie praktisch ihren Erfolg begründet haben, weil sie dadurch immer so aussehen konnten wie Menschen. Also sie machen das praktisch folgendermaßen: Sie brauchen Blut, Menschenblut. Genau. Dann können sie sich shapeshiften und sie spielen praktisch den Menschen ein Hologramm vor, das nur so aussieht, als seien sie Menschen, aber in Wirklichkeit sind sie halt Echsen. Ja, genau. Also das Menschenblut haben sie am liebsten von blonden, blauäugigen Personen, habe ich gehört in der Doku. Ja, das stimmt auch. Weil das blonden, blauäugigen Babys. Ja, weil diese blonden, blauäugigen Personen, das ist nochmal eine andere außerirdische Rasse, sage ich gleich noch was. Und Energie kriegen die außerdem aus negativen menschlichen Emotionen, die sie absorbieren können. Wie und deshalb fördern sie auch Kriege, den Genozid, Massentierschlachtung, sexuelle Perversion und schwarze Magie. Sexuelle Perversion. Ja, zum Beispiel frivoles Ausgehen. Oder zeigen. Richtig. Und um eben die aktuelle Politik immer kontrollieren zu können, gab es drei große Wellen, in denen sich die Anunnaki mit den Menschen gekreuzt haben. Und der erste Echsen-Menschen-Hybrid war vermutlich Adam, ja, aus der Bibel bekannt, vor 200 bis 300.000 Jahren ungefähr. Mhm. Dann gab es nochmal vor 30.000 und vor 7.000 Jahren ein Zuchtprogramm. Und die, die die Welt heute regieren, sind die aus dem dritten Programm, weil die halt noch am meisten Anunnaki in WDR sich haben. Oder? Das ist doch das langweiligste, ja, Programm. Ja. Kommt auch immer nur Notruf Hafenkante. Ja, nein, echt. Das kommt ja auf ZDF. Ja. Und die können halt die Menschen gut hypnotisieren und shapeshiften, wenn sie halt das menschliche Blut trinken. Und deshalb machen die auch mal ganz viele Menschenopfer und so. Und ja, dafür gibt es halt ganz viele schöne Rituale und in der Pädophilie und Kindsentführung und Drogen- und Mordpartys, die sie immer veranstalten. Dafür sind sie bekannt. Ah, aber am Anfang von Blade 1. Genau so. Ah. Das waren Anunnaki. Ach so. Menschenhybriden. Und ja, genau, was ich noch kurz sagen wollte, die Anunnaki haben sich auch noch mit einer anderen außerirdischen Rasse gekreuzt. Nämlich den, im Englischen heißen die Nordics, den Nordmenschen, sagen wir mal so. Das waren eben diese blonden, blauäugigen Viecher. Und daraus sind dann die Arier entstanden. Und die Arier haben auch heute noch besonders viele Reptilien-Eigenschaften, unter anderem Kaltblütigkeit, ja, Wunsch nach Top-Down-Kontrolle, yeah, wie alle Reptilien, Ritualobsession und eine Vorliebe für faschistischen Militarismus, Rationalismus und Rassismus. Also typisch Schildkröte. Ja. Und berühmte Arier in der Geschichte waren sumerische Könige, alle Pharaonen, 43 amerikanische Präsidenten. Wie viel gibt es denn insgesamt? Ich weiß es nicht. Vielleicht mehr. Die Queen Mom, ja, die war ziemlich arisch, schreibt er. Ziemlich typisch. Ja, ja, genau. Die Queen war auch dann hier so. Ist. Ja, ist. Stimmt, ist. Hm. Noch ist sie. Und George Bush und, ja, ja, Chris Christopherson. Ja, genau. Dazu habe ich auch auf YouTube viele Videos gesehen, wo bewiesen wird, hier shapeshiften sie gerade, weil dann irgendwie so ein Lichtreflex im Auge erschienen, ja, ist. Und das war dann der Beweis dafür. Besonders gut sind dann die Videos, bei den Leuten, die einfach nur blinzeln und dann machen sie die Augenlider zu und dann wird, genau, das so verlangsamt und dann sieht man wieder so andere Augen rauskommen, ganz offensichtlich hineingebastelt in das, ja, Video. Es gibt da so drei verschiedene Typen von Videos. Die, ja, einen, die so ganz, die nur eigentlich so symbolisch sind, dann hat man halt irgendein Bild von irgendeinem, ja, so, vermutlich ein Echsenmenschen, der sich dann in eine Echse verwandelt, irgendwie so ein Bild aus Star Wars oder sowas, was dann so einfach gemorpht wird. Und dann gibt es die halt so bearbeitet sind, wo dann einfach so schwarze Augen an einer Stelle reingemacht wurden. Ja. Und dann gibt es noch die, wo man gar nichts sieht und wo einfach nur behauptet wird, da ist der Lichtreflex im Auge, das ist die Membran, die sich vors Auge schiebt, die Echsenmenschen haben. Oder hier die Pupille ist gerade senkrecht, ja, ausgerichtet und, ja, so. Da klickt die Kamera, da hört man, dass quasi die Filmkamera abgeschaltet wurde, weil das, genau, ein Echsenmensch war. Weil George, genau, Bush nicht enttarnt werden sollte als Echsenmensch. Ja. Ach ja, und Reporter von amerikanischen Nachrichtenstationen sind auch sehr oft Echsenmenschen herausgefunden. Ja. Und dann habe ich noch gefunden, auf Wikipedia gibt es eine Liste von berühmten Echsenmenschen. Ah. Mhm. Mhm. Und da sind halt so ganz viele mythologische Gestalten und so Drachenkönige und die Schlange aus Genesis und so weiter. Ja. Und es sind aber auch die Turtles und Bowser. Natürlich. Nicht schlecht. Ja. Sind da auch die von Batman und Spider-Man drin? Also hier. Ja, die waren auch dabei. Killer Croc und. Waren auch die dabei. Waren auch dabei. Okay, ja. Killer Croc. Also so, das war so. Das Grundsätzliche, was er. Ja, das fand ich gut, diese Echsenmenschen-Theorie. Das wurde in der Doku ganz eindrucksvoll geschildert. Also, er hat ja erst gesagt, er sei der Sohn Gottes und Katastrophen kommen. Ja. Und dann hat ihn ganz Britain ausgelacht. Das war ja wirklich so, dass früher hat man ihn offenbar auf der Straße die Hand geschüttelt, hat er gesagt, und wollte Autogramme haben und ihn umarmen. Und dann wurde nur noch mit dem Finger auf ihn gezeichnet und er ausgelacht. Und die Kinder mussten auch durch harte Zeiten gehen, weil der Vater so. Ja, verspottet wurde. Mhm. Und dann aber, als er die Echsenmenschen-Theorie hatte, da haben sie auf einmal zu ihrem Vater aufgesehen, weil dann wurde er ja so berühmt damit und die Leute haben gesagt, halt, da ist ja doch was dran, dass sie stolz auf ihren Vater waren. Da hat sich diese Einstellung ihm gegenüber total geändert und da war er froh. Und ja, das war eine schöne Underdog-Story irgendwie. Aber der ganze Film ist eigentlich aufgebaut wie so eine Underdog-Story. Ja. Du hast ja schon gesagt, wie der Film heißt. Also der heißt ja David Icke and the Jews, nicht wahr? Nee, David Icke, The Lizards and the Jews. Okay, weil er hatte auch mal Probleme damit, dass Leute gesagt haben, hey, wenn du Lizard sagst, dann meinst du Juden. Ja, darum geht der Film ja. Genau. Und ja, willst du da was zu sagen? Ja, also ich habe ja das minutiös aufgeschrieben, wie das läuft. Unsere Recherche. Also erstmal wurde davor noch gesagt, also bevor es zu der großen Kanada-Katastrophe kam, ja. Dass David Icke auch von anderen konspirativen von Verschwörungstheoretikern eher hämisch betrachtet wird, weil er sagt ja schon eigentlich richtige Sachen über so diese Shadow-Eliten. Ja, und so Bilderberger. Und genau, und die ZDF. Federal Reserve und alles. Also er sagt alles reale Sachen und dann one-upt er sich selber, indem er halt dann diese Lizard-People als Ende packt. Und da hat dann... und das glaubt einem ja keiner. Und er hat dann Alex Jones, irgendwie auch so ein amerikanischer, glaube ich, Radio-Verschwörungstheoretiker, sich war richtig sauer irgendwie und meinte, das kann er doch, der ist entweder ein Conman oder er wird von diesen Schatteneliten bezahlt, damit er irgendwie was Unglaubwürdiges erzählt. Und das ist echt so, er meint, erst erzählt er halt wahre Sachen und macht sozusagen, rührt eine richtig schöne Bohle an mit Früchten und Eisstückchen und am Ende scheißt er nochmal richtig rein, dass keiner das haben will. War das so gesagt? Ja, genau. Ey. Aber das ist ja wie die Freimaurer, die schlechte Artikel irgendwie bezahlen. Richtig, die schlechte Artikel ins Magazin 2000 plus. Genau, aber ich finde, das Schöne an seiner Theorie ist ja, dass er sämtliche Verschwörungstheorien, die existieren, zusammenführt und sagt, hinter allen stecken in Wahrheit die Echsenmenschen. Genau, die Echsenmenschen. Und was sind das eigentlich für Action-Menschen? Yeah. Action-Menschen. Zum Beispiel Action Jackson. Oder? Genau. Und Action-Man. Ja. Genau. Ja, und sind die so aus wie Echsen und sind nur größer als normale Menschen in ihrer echten Form, oder wie war das? Oder sind die eher... Ja, also die sehen aus wie Menschen in Grün und ein bisschen reptilienartig. Außer Dirk Bach, das sieht aus wie Bowser. Also kann ich mir das auch so vorstellen, wie bei Mario Brothers, der Film. Ungefähr. Ja, genau. Genau wie Dennis Hopman. So wie Dennis Hopper aussieht, so sehen die aus. Dennis Hopman. Oh nein. Ja. Weiß denn einer, wie das Shapeshiften funktioniert? Also ich meine, ich hatte gelesen, dass das so funktioniert, dass die halt irgendwie was aussenden, was uns beeinflusst, wie wir sie wahrnehmen. Also, ja, genau. Und wenn sie halt kein Blut trinken von Menschen, dann verlieren sie diese Fähigkeit nach und nach. Mhm. Also ja. Sie machen uns eigentlich vor, wie sie aussehen. Und warum shiften die ihre Shapes? Also, ja, also in Wirklichkeit verändern sie nicht ihre Form, sondern wir denken nur das. Genau. Wir sehen sie genau. Sie machen... Wir nehmen die halt so wahr. Hm. Also vielleicht, wenn 2012 der Umstellung... Ja, genau, davor haben wir nämlich Angst. Die senden das aus und das geht auch dann in Fotos rein, zum Beispiel. Ah, ja. Die sollen das dann auch weiterhin aussenden. Ja. Die Kameras haben auch ein Bewusstsein. Ja, stimmt. Also eine Theorie ist Kamera ist auch nur ein Mensch. Von ihm, dass eben unsere Realität, die wir wahrnehmen, ist ja nur die Realität der unteren fünf Sinne. Ja. Und es gibt eigentlich eine andere Realität, die wir nur nicht sehen. Und wir leben praktisch schon, das, was wir täglich erleben, ist schon alles nur eine Illusion oder eine mangelhafte Wahrnehmung. Und das verstärken halt diese Echsen. Ja, genau. Echsenleute. Muss man auch sagen, es sind auch Echsenfrauen dabei. Das ist aber besonders gut, wenn man... Also Echsenbräute. Ja. Wenn man erklärerisch eine Sackgasse gerät, dann kann man ja mal sagen, ach, andere Dimension. Richtig. Sieht man nur nicht. Ja, ein atomares Gold. Wie bei Stringtheorie. Ja. Naja. Auf jeden Fall wurde dann David Icke erstmal so in dem Film dargestellt, bis zu der Echsenmenschentheorie und dann wurde auch gesagt, wie erfolgreich er überall geworden ist, dass er auf seiner US-Tour so ganz viele Bücher verkaufen konnte und auch in Südafrika genauso bekannt ist, auch nach eigenen Angaben wie in England. Mhm. Und das wurde gesagt, dass er halt ein Einzelgänger ist, der nicht wirklich die Bestätigung von seiner Peer Group braucht, wie halt den anderen Verschwörungstheoretikern. Ja, in Südafrika hat er doch irgendwie mit so einem bekannten Schamanen, der auch an Echsenmenschen glaubt, zusammen große Theorien aufgestellt. Okay. Gibt es auch lange Videos auf YouTube dazu. Habe ich nicht angeschaut, weil das so langweilig ist. Ja, es gibt echt erstaunlich viele lange Videos auf YouTube. Es gibt auch so Gegendarstellungen auf YouTube, die so 16 Teile auf 15 Minuten jeweils haben. Ja. Das ist so, ja. Das braucht man vielleicht gar nicht machen. Nee, der stellt sich schon selbst ganz gut gegen. Ja. Naja, weiß man nicht. Auf jeden Fall wird dann in dem Film nachgezeigt, also dann kommt aber sogar, als er in Kanada auf eine Vorlesungsreise gehen will, kommt das auf einmal zu Problemen, weil da ist die Anti-Defamation League, also die sozusagen eine jüdische Organisation, die gegen Diffamierung von dem jüdischen Glauben vorgeht, wollen nicht, dass er seine Lesung hält oder Vorlesung hält, dass seine Bücher verkauft werden und dass er da überhaupt an Talkshows und Radio-Interviews und so teilnehmen darf. Und weil er sagt ja, dass Lizards, das ist also diese Echsenmenschen, sagen die, heißt eigentlich Juden. Ja. Genau. Weil das sind einfach viele bekannte jüdische Persönlichkeiten, werden einfach von ihm als Actionmenschen, das ist mir egal, dargestellt. Und außerdem wurden halt auch von so Hardcore-Neonazis wie dem Verein Combat 18, wurde er quasi, die haben gesagt, dass er das sehr gut dargestellt hat, immer schön mit dem Euphemismus, Lizards für Juden und so. Und deswegen haben die von dem ADL Angst gehabt, dass er quasi mit diesen Ideen nicke. Ja. Ja. Aber antisemitisches Gedankengut nach Kanada reintragen. Das hat sich dann ja aufgeklärt, sozusagen, nicht wahr? Also er hat dann ja gesagt. Er hat gesagt, dass er mit Lizards meint. Ich weiß nicht, was schlecht dafür ist. Ja, das ist wirklich. Ja, aber das hat nichts, also hat sich nicht wirklich, aber die haben trotzdem weiterhin gegen ihn gewettert. Also er musste da wirklich gegen Wände ist er gelaufen in Kanada. In Kanada, weil die ADL, und da hat er auch gesagt, also die Doku fragt dann erstmal, ob die ADL eventuell Part von dieser Schattenelite sind, also ein Teil davon sind. Und dann sollte er in einem Buchladen Autogramme geben, aber es wurde abgesagt, so richtig ohne Grund, und auch in einem Radiosender wurde er abgewiesen. Und das hat aber David Icke dann sich gleich in der Doku zum Werkzeug gemacht, indem er gesagt hat, ja, da sieht man genau, wie das funktioniert mit der Schattenelite, dass es soll hier keine Verschwörung geben und keine Unterdrückung von Informationen auf der Welt, aber guckt mal, was hier ist, ich werde hier ohne wirkliche Gründe abgewiesen, weil die Leute einfach sagen, was in ihrem Buch steht, das können wir nicht unterschreiben, und deswegen dürfen sie jetzt hier nicht reden. Alles sehr verwirrend. Wie war das denn dann beim Holocaust, wenn das Echsenmenschen waren, die Juden? Haben dann die Echsenmenschen gegeneinander gekämpft, weil die Nazis waren ja auch Echsenmenschen. Ja, ich weiß nicht, was er dazu geschrieben hat. Das und ist so ein bisschen. Naja, also er sagt, dass es vielleicht das auch nicht gegeben hat. Ja, okay. Na, das dann ist klar, ja, gut. Ja, aber was soll das eigentlich mit der Suppression von Information und so? Also, wenn das wirklich Echsenmenschen gäbe. Warum sagen wir jetzt einfach Actionmenschen? Ja, das ist einfacher. Also wenn es Actionmenschen gäbe, dann würden die doch nicht, wenn er das so laut rausposaunt, warum töten sie ihn nicht einfach oder bringen ihn anders zum Schweigen, anstatt dass sie ihn so eine Doku machen lassen, wo er sich dann so großartig darstellen kann. Das ergibt ja alles nicht so richtig viel Sinn. Das ist auch nur eine Taktik. Ja. Dadurch, dass man ihm eben gewähren lässt, wirkt es so, als gäbe es sie nicht. Genau. Ja, wie der Teufel wieder. Das ist so wie beim christlichen Glauben. Ja, aber Ike schickt dann auch zurück und sagt zum Beispiel später in dem Film, dass eigentlich dieser Combat 18-Verein eine vorgeschobene Gruppe von der Anti-Defamation League sei. Ja, oh, natürlich. Richtig. Ja. Also er macht das ganz gut, und dann wird er später in Kanada, durfte er auf jeden Fall im Fernsehen dann ein Interview geben, und da hat er gegen einen anderen Skeptiker sozusagen ein Streitgespräch oder ein Fernsehduell führen dürfen. Aber das wurde leider in der Doku sehr einseitig wiedergegeben, weil die Skeptiker sagen, dass die Menschen natürlich an die Echsenmenschen glauben, weil sie einfach mehr Mysterium in ihrem Alltag haben wollen. Und was ja auch einfach immer von uns auch, glaube ich, recht häufig gesagt wird, dass es wahrscheinlich ist, dass es sowas gibt. Aber dann wird von die Doku geht so weiter, dass David Icke von dem gemeinen Volk auf der Straße gefeiert wird und dass die ihn alle so um Hals fallen und meinen, super David, lass dich nicht unterkriegen. Mhm. Und die Menschen, das Volk, das mag ihn auf jeden Fall. Mhm. Und sein Buch verkauft sich auch so wie geschnitten Brot, wird gesagt in der Doku. Und dann am Ende geht es doch so, dass eine andere Gruppierung gefilmt wird, die eine Kuchenwerfattacke auf ihn. Nein. Auf ihn planen. Wahrscheinlich waren das die Echsenmenschen. Ja, genau. Das sind einfach nur fehlgeleitete, manipulierte Leute. Oh. Schiepel. Durch die ganze Weltverschwörung. Und die, und der Macher der Doku, der entschuldigt sich auch immer so in der Doku, dass David Icke nicht gesagt hat, dass diese Attacke geplant ist, weil er gleichzeitig beide Seiten filmt. Aber er wollte das schon so einfach so spielen lassen und sich da nicht irgendwie auf eine Seite schlagen, was er aber schon eigentlich gemacht hat in der Doku. Und dann machen die eine ganz elaborierte Attacke, indem sich ein paar Leute als Echsenmenschen verkleiden und in den Buchladen kommen, wo er seine Autogrammstunde hat, um so alle abzulenken, während sich ein anderer ranschleicht und einen Kuchen wirft. Hm. Naja, am Ende läuft es dann daraufhin hinaus, dass der Kuchen ihn nicht so richtig trifft, sondern nur am Arm. Und er kann es auch sofort kontern, indem er so daran fasst und mal kurz leckt und sagt, da ist zu wenig Zucker drin. Also er macht das schon weltmännisch, tut das ab, weil er es auch nicht ins Gesicht bekommen hat. Ja. Und dann am Ende sagt noch ein Typ vom Buchladen, guck mal hier, das hat der Werfer gar nicht mehr gesehen, aber hier, das meiste vom Kuchen ist auf den Kinderbüchern gelandet. Und man sieht mal wieder, dass im Ende die Leidtragenden von solchen Aktionen die Kinder sind. Traurig. Ja. Und dann am Ende endet das eigentlich, dass er noch einen welche Stadt ist das nochmal von Kanada? Vancouver, genau. Dass er dann auch am Ende in so einen von zwei Städten. Theater, ja. Vor einem 1200 Mann starken Publikum einen Vortrag gibt und am Ende endet dieser Vortrag in No Matter What von Boyzone. Und das ist auch die Abspannsmusik. Also. Schön. No Matter What they're telling. Ist ja so, vielleicht hätten sie besser mit Mad World aufgehört. Ja. Aber habe ich mich wieder bei YouTube geärgert, weil da dann das Lied drin vorkam, musste ich erstmal fünf verschiedene Links anklicken, bis ich eine gefunden habe, die nicht, nicht Sony oder Universal gesagt hat, das dürft ihr nicht zeigen auf YouTube. In dem doofen Lied. Ja, mal vielen Dank an Sony und Universal. Der macht echt interessante Sachen. Aber was mir so aufgefallen ist, im Vergleich zu so anderen, die man so kennt, wenn man ihn so reden hört, dann wirkt er nicht so verrückt. Nee. Also wenn man nicht hören würde, was er sagt oder irgendwie nicht so aufpasst, dann denkt man, das ist ein ganz netter Typ. Ja, ja, also ganz unsympathisch kam er nicht rüber in der Doku. Also er war schon selbst überzeugt und so und von sich selbst eingenommen, aber er war jetzt nicht der schlimmste Mensch der Welt, den man da gesehen hat. Nee, man kauft ihm nicht so recht ab, dass er das so aus Bosheit macht, wie viele andere, die einfach irgendwie Menschen reinlegen wollen und denen nochmal ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen. So kommt er gar nicht rüber. Nee. Und die Mitgliedschaft auf seiner Seite ist auch nicht so teuer. Also für den uneingeschränkten Zugang aufs Videoarchiv und die Möglichkeit, im Forum Videos zu posten, bezahlt man 4 Pfund im Monat. Also der braucht echt nicht noch mehr Videos. Für die Bandbreite ist also so viele Videos. Das ist wirklich der Mensch, der am besten videofiert wurde in der Geschichte der Menschheit. Ja, und das Forum ist auch ziemlich interessant. Also das ist wirklich ein großes Forum über Verschwörungstheorien. Das hat bei General Topics, glaube ich, über 750.000 Einträge. Was? Und es hat, als ich da vorhin drauf war, waren gerade 800 Leute nur in dem Newsforum und 600 Leute in dem General Topic Forum, wo aber auch interessante Sachen diskutiert wurden und debattiert wurden. Einer hat gesagt, Leute, wisst ihr, eigentlich, wenn man arm ist, dann ist man glücklicher, als wenn man reich ist. Und haben ganz viele gesagt, das glaube ich nicht, ich bin arm und ich hätte lieber mehr Geld. Er hat gesagt, ja, aber ich war auch mal reich und jetzt bin ich arm und jetzt habe ich viel bessere Freunde gefunden. Und hat daraus jetzt immer so die ganze Zeit darauf debattiert, dass das auf jeden Fall stimmt, weil er das ja so erfahren hat. Und andere haben darüber gesprochen, ob jetzt Apple und Steve Jobs, ob der jetzt ein Illuminat ist oder nicht. Und so am Ende sind die darauf gekommen, ja, das ist schon von den Illuminaten Apple, aber eigentlich wollen die ja schon Freiheit, weil die ja vor den IBM-Nazis befreien. Ja, genau. Aber Steve Jobs ist nicht so wirklich ein Illuminat, weil das eigentlich ein guter Mensch ist. Und die Illuminaten von Apple haben ihm jetzt irgendwie Krebs, fast-growing cancer cells eingeflößt, damit er stirbt. Aber irgendwie Krebs ist doch ein Pilz, öffentlich verträglich. Ja, das steht auch auf der Seite, dass Krebs ein Fungus ist. Ist wieder ganz seltsam. Seit 1950 oder sowas weiß man, wie man alle Krebsarten heilen kann, steht auf der Homepage von ihm. Nur die wollen das zurückhalten, damit die Pharma-Lobby die Millionen machen kann. Genau, die Pharma-Millionen. Auf jeden Fall, das war ganz gut zu lesen, trotzdem dieser Apple-Thread, weil am Ende stand da, das haben auch Leute das geschrieben, ich habe mich schon immer gewundert, warum mein iPod eigentlich, warum ich den so gut finde. Aber jetzt weiß ich ja, dass die Firma zwar böse ist, aber der das entwickelt hat, der ist ein ganz guter Mensch und deswegen ist es ein gutes Gerät. Hat also, jetzt selber zusammengeschraubt in seiner Garage in den iPod. Ja. Jeden einzelnen. Und noch einen, der küsst jedes Gerät, bevor es ausgeliefert wird, persönlich. Richtig. Da ist immer noch so ein Lippenstift drauf. Ja. Auf jeden Fall, die Verschwörungstheorien da sind echt extrem lang ausgeführt. Einige Beiträge waren, wenn man das in Buchseiten vielleicht packen würde, so 15 Buchseiten über Apple als Verschwörung, über die Verschwörungstheorie hinter Apple jemand geschrieben und auch ganz, ganz viele Links immer als Belege und so. Das ist ganz, ganz schrecklich. Das ist eine Goldmine für Verschwörungstheorie. Das ist viel zu anstrengend, das zu lesen. Man kann sich da nicht wirklich mit beschäftigen. Ja, aber es sind ja immer so viele Seiten, aber in schlechtem Englisch. Also schreiben so auf Englisch wie andere, wie die auch sonst in den deutschen Foren schreiben. Aber ich muss auch sagen, das, was du gerade gesagt hattest, mit, dass er Krebs gegeben hat und all sowas, das hat mich dann auch wieder erinnert, dass er eben auch etliche schlechte Seiten hat. Also er ist halt nicht nur ein ganz harmloser Spinner, eben er ist sehr populär in dieser Szene, eben auch, weil er so ein sympathischer Typ eigentlich ist und weil eigentlich 99% von dem, was du sagst, das ist halt so, halt eigentlich nur normale Verschwörungstheorie und dann kommt eben immer noch dieses drauf mit den Echsenmenschen und ich glaube, viele sind ziemlich okay mit diesem ganzen Zeug, aber die Echsenmenschen sind ihnen ein bisschen komisch, aber da kann man drüber hinwegsehen, weil er so ein netter Kerl ist, aber er sagt eben auch so Sachen wie, Krebs kann ohne Probleme geheilt werden seit 50 Jahren und er sagt auch, Eltern sollen ihre Kinder niemals impfen lassen, weil das ist auch eine Taktik der Echsenmenschen, um die Bevölkerungszahl zu reduzieren, indem man die Leute vergiftet. Weil die Echsenmenschen wollen gern, dass Leute leiden. Das ist deren Hobby. Ja, da können sie ja ihre Energie draus ziehen. Genau. Aber sonst wenn es weniger Menschen gibt, gibt es auch weniger Blut. Ja. Das sind ganz viele schlechte Taktiken. Funktioniert das Impfen haben. Aber nicht sehr gut, wenn das Leute. Das war, Ike hat ja auch behauptet, dass die Schweinegrippe. Der große Plan der Echsenmenschen war, die Menschheit zu reduzieren. Ja. Aber ich glaube, es hat nicht so gut nicht sehr geklappt. Gut in ihren Plänen. Nee. Funktioniert alles nicht. Er hat ja auch gesagt, dass die Welt irgendwie schon 5-mal zerstört werden würde in der Zwischenzeit. Das hat ja auch nicht immer hingehauen. Ja. Und ich habe auch mal gesehen, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, in der Doku, dass er halt Vorträge auch immer hält und die sich auch gut bezahlen lässt. Also man muss dann schon einiges an Eintritt zahlen, wenn man bei ihm auch so einen Vortrag will, wo er dann halt über die Echsenmenschen redet. Also der zum Beispiel, wo 1200 Leute in Kanada waren, hat 50 oder 60 Dollar haben die Karten gekostet. Ja. Aber ich weiß nicht, kanadischer Dollar ist ja eh so eine Mysterie. Also ein Euro. Da sieht man halt, er will auch schon durchaus sein Geld damit machen. Ja. Also so ist es nicht, dass er jetzt nur fürs Wohl der Menschheit das sagen würde. Und andererseits, ich muss halt auch schon sagen, wer würde wirklich in die Shape von Chris Christopherson schiffen? Es ist schon ein bisschen abstrus. Ja. Mit den Anunnaki. Ja, und es gibt ja auch Leute, die denken, er glaubt da nicht wirklich dran, sondern das ist so eine Philosophie, die er allegorisch damit verbreiten will. Mhm. Aber ich glaube, der Ansatz, der braucht noch mehr Glauben, als einfach zu denken, er meint das Ex-Menschen. Das ist immer schlecht, wenn man allegorisch irgendwas verbreiten will und dann so viel Quatsch erzählt, dass dann die Leute nicht mehr zuhören. Ja. Ich war irgendwie überrascht oder auch ein bisschen erschlagen, wie lang einfach dieser Wikipedia-Artikel zu ihm war. Weil warum beschäftigt man sich so viel mit dem Typen? Und also ich habe das Gefühl, der Artikel ist zum Teil von ihm selbst geschrieben. Oder von irgendwelchen Leuten, die ihm nahestehen, weil das so erzählt wird, wie halt wirklich, wie du gesagt hast, diese Underdog-Story. So, er wird irgendwie so, ihm geht's so schlecht und dann und der kommt aus einer armen Familie. Und ja, aufgewachsen im Ghetto von Sao Paulo. Straßenfußballer. Richtig. Ja. Dann ist er nach Kolumbien gegangen und hat Escobar unter seine Fittiche genommen. So ungefähr war das, ja. Genau. Ja, also wir können ja kurz ein bisschen raten. Wer ist noch so Echsenmensch? Also, wie sieht's aus mit Lothar Matthäus? Vielleicht. Hat der schon mal so geguckt? Ja. Exisch? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und Nicolas Cage. Das ist der Fall, klar. Das ist ja nicht so schwierig. Und Angela Merkel? Nee. Ist eher Steve Jobs nicht. Eher Bilderberg. Aber ich wette, einer im Raum hier ist auch ein Echsenmensch. Das könnte sein. Will sich nur nicht offenbaren. Vielleicht nicht nur einer. Ja. Vielleicht alle außer du. Alle Echsenmenschen. Genau. Vielleicht, wenn unter unseren Hörern auch Echsenmenschen sind, dann würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns schreibt. Und ein Foto. Genau, ein Foto als Echsen. Ja. Ja, und außerdem ist mir, was ich auch noch neben diesem langen Wikipedia-Artikel komisch fand, war, dass einfach auch viele andere Leute ja anscheinend jetzt an diese Echsenmenschen zu glauben scheinen. Ich habe da jetzt gar nicht mehr geguckt, aber es gibt schon im Internet auch andere Seiten, die nicht sich direkt auf David Icke beziehen. Die über Action-Menschen, da sind sie wieder, berichten. Und auch zum Beispiel habe ich jetzt gerade gehört, das neue Album von vom Bright Eyes, das habe ich noch nicht Zufall gehört, da ist am Anfang auch, das fängt an mit einem Zitat von irgendeinem Musiker von einer Band, so ein Bassist von einer anderen Band, der auch irgendwie erstmal länger darüber redet, dass alles von Action-Menschen unterwandert ist. Das, ja. Also auch im Alltag, obwohl wir das, bevor wir überhaupt mit dem Thema jetzt hier angefangen haben, ist mir das schon begegnet. Ich muss ja sagen, das ist ja gar nicht das erste Mal, dass wir auf Action-Menschen stoßen, sondern wir hatten ja schon mal in der Folge über Hohle Erde die blutsaugenden Nager, die an den Toren zu Shambhala wohnen. Das waren ja auch Action-Menschen. Ja. Es war auch gar nicht seine ursprüngliche Idee. Diese Idee von den Action-Menschen gibt es ja schon viel länger. Er hat sie einfach nur nochmal aufgegriffen und ganzheitlich behandelt. Ja. Richtig. Deswegen haben sich, glaube ich, auch diese jüdischen Organisationen so daran gestört, weil es kam halt auch schon mal vor in der Vergangenheit, dass die auch schon mal bildlich als sozusagen echsenähnliche Wesen dargestellt wurden. Ja. Da sind die vielleicht ein bisschen extra empfindlich dann. Das kann sein. Ja. Aber zum Glück wissen wir ja, wie wir sie besiegen könnten, die Echsenmenschen, indem wir einfach nur noch Liebe ausstrahlen. Juhu. Wenn wir uns noch die Glücksbärchis zur Hilfe holen, dann wird das sicher was. Die können dann alle strahlen. Stimmt. Vielleicht wirklich mehr Leute den Puppy Bowl statt dem Super Bowl gucken, damit viel mehr Liebe entstehen. Müssen noch mal Marty fragen, ob er Liebe mitbringt und dann mit seinem Ring. Genau. Ja. Ja, und ich hätte dann noch was Kleines zum Abschluss. Und zwar habe ich mich auch mal versucht, über Echsenmenschen im Esoterikforum.net umzuschauen. Da gab es ein Thema, das hieß David Icke. Das war auch, sonst gab es nicht sehr viel zu Echsenmenschen. Aber da gab es einen sehr guten Post von einer Frau, die schreibt über Halluzinationen, die sie hat. Darin kommen vor ganz viele Mäuse, die sie irgendwie ärgern und immer in ihr Bett gehen. Und eines Nachts stehen an diesem Bett drei Wesenheiten. Das wäre einmal Ishmael, dann der Indianer. Der Indianer. Und ein sehr hässliches Wesen, zu dem sie noch Folgendes schreibt. Ich konnte nie diesen Anblick vergessen, aber sah nie mehr etwas annähernd Ähnliches. Bis heute. Ich las erst alles, was ich über Reptiloide fand. Und dann fragte ich mich, was es wohl für Filme über den Yeti auf YouTube gibt. Und beim Ansehen eines Videos, da fand ich ihn. Als Mumie. Was? Kennt ihr etwas über solche Wesen? Und dann kommt ein YouTube-Link zu einem Video, das heißt Bigfoot, Sasquatch, Yeti, Abominable Snowman, Fetus Strange. Was? Und dann dazu sagt sie noch, ich mag noch erwähnen, das sind krass seltsame Bilder. Wer schnell Angst hat, vielleicht nicht ansehen. Und du hast trotzdem drauf geklickt? Ja. Aber nur, weil es halt so sonnig war, oder? Ja. Und wie hat der Autor dieses Videos das Video selbst kommentiert? Er hat gesagt, hier sind ein paar Yeti-Mumienfiguren, die ich gemacht habe. Also es waren so modellierte Mumie-Viecher. Yeti-Mumien. Und Sasquatch. Ja, das sah so aus wie so eine Mischung aus... Mumifiziert, also war so ein mumifizierter Yeti. Ist ein Sasquatch eigentlich auch ein Bigfoot einfach? Ich verstehe das immer nicht so richtig. Ich kann da auch nicht genau sagen. Steigt da nicht durch. Was da der Unterschied ist. Naja, auf jeden Fall hat sie nicht gemerkt, dass der Autor von dem Video selbst geschrieben hat, dass es gemacht ist, sondern sie hat das dann für bare Münze genommen und hat das Wesen übrigens als Troll identifiziert. Genau. Also, weil sie, nein. Ja, egal, sag. Sie ist ganz schön gar nicht so firm in dieser Unterscheidung von verschiedenen Fabelwesen. Von Yeti und Troll. Ja. Das meinst du ja noch, dass das ein Zigeuner ist, oder? Auf jeden Fall hat sie da noch eine Theorie aufgestellt, warum Trolle so hässlich sind. Ach. Die ist auch sehr gut. Die Reptilien, so meint er, wollten auch die Trolle unterdrücken. So geschah es zur Rettung der Trolle, dass sie äußerlich hässlich wurden, denn die Reptilien wurden wählerischer und so ein hässlicher Troll wurde dann lieber verschont, als sie vollkommen zu unterjochen, was eigentlich geplant war von den Reptoiden. Das war der Plan der Trolle. Was hat sie einfach so aus der Luft gezogen? Und ja. Und was haben andere Leute auf das geantwortet? Nichts. Da war ja nichts mehr danach. Damit war es dann zu Ende. Und hat sie dann die Konversation wieder beendet. Ja, weil es auch total wirr war. Das war dann zu verrückt, um darauf was zu sagen. Ein Reptil über Yeti und Mumie auf Troll ist sie dann gekommen. Welcher von diesen Figuren hatte den besten Horrorfilmauftritt? Der Yeti, vielleicht. Trolle vielleicht. Das in, also in Troll 2, das waren ja Goblins. Ja, dann war man da in Troll 1 war aber ein Troll. Ja. Und was gibt's noch für Trolle in Horrorfilmen? Den Leprechaun? Ach, es ist ein Leprechaun. Vielleicht ist es auch ein Leprechaun. Es gibt Reptile bei Mortal Kombat, den Film. Stimmt. Ja. Vielleicht ist das auch ein Action-Mensch. Und bei Piranha war ja dieses komische Stop-Motion-animierte Wesen, was nie wieder vorkam. Stimmt. Ja. Das war auch ein Action-Mensch. Ja. Gut, ich glaube, wir haben jetzt genug über Action-Menschen geredet. Und Action-Menschen auch. Und Action-Menschen. Mein Lieblings-Action-Mensch ist Bruce Willis. Auch wenn der in Expendables war. Deswegen der ist sowohl Action-Mensch als auch Echsen-Mensch. Ja, das da könnte man echt mal drüber sprechen, welche Action-Menschen Action-Menschen sind. Ich glaube, wir finden neue Zungenbrecher für die deutsche Sprache, die nur ich nicht kann. Und dieser Action-Mensch trägt auch noch ein Brautkleid und ist dabei blaugraut. Und zwar in Ulm. Und ich denke, das war's. Und wir sagen auf Wiedersehen und wir sehen uns in der nächsten Dimension. Auf Wiedersehen. Omatasat.